Viertes Kapitel: Das Rätsel der mittelalterlichen Ketzer. Wenn Rom während des Mittelalters ein unbedeutendes und fast unbekanntes Dorf war, wenn die Apostelkirchen zu Rom und im Zusammenhang damit die Tradition von der päpstlichen Sedes Romana erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts entstanden, wenn andererseits die Residenz der Päpste im 14. Jahrhundert zu Avignon im Wesentlichen ein echt historisches Faktum darstellt, haben dann die Päpste etwa auch während des ganzen Mittelalters zu Avignon residiert? Diese naheliegende Frage hat der Leser bereits einmal aufgeworfen. Ich beantworte sie nunmehr mit einem Nein. Aber wo um alles in der Welt sollen dann die Päpste während der mittelalterlichen Jahrhunderte ihre Residenz gehabt haben, ruft mit berechtigtem Erstaunen der Leser. Um den Leser nicht auf die Folter zu spannen, bemerke ich an dieser Stelle vorläufig wenigstens das eine: Der Kern des auftauchenden Rätsels liegt in der Begriffsbestimmung Päpste. Man bedenke, wenn es keine Tradition von einer Sedes Romana im Mittelalter gab, eben weil es keine Grabstätte des Apostelfürsten Petrus in Rom gab, kann dann überhaupt auch die Tradition von der Apostelnachfolge des römischen Bischofs im Mittelalter bestanden haben? Kurz und bündig gesprochen, kann es im Mittelalter Oberhirten der Kirche im monarchischen Sinne, kann es Päpste gegeben haben? Die mittelalterliche Geschichte belehrt uns zwar auf Tausenden von Pergamentseiten, dass und wie sich aus der Stellung des römischen Bischofs als Nachfolger Petri die hierarchische Spitzenstellung der Päpste historisch entwickelt habe. Aber leider ist, wie wir wissen, die mittelalterliche Geschichte von Grund auf verfälscht und daher für die wirkliche Entstehung des Papsttums der unzuverlässigste und unglaubwürdigste Zeuge. Wie aber ist das neuzeitliche Papsttum wirklich entstanden? Seit wann gibt es monarchische Oberhirten der allgemeinen Kirche? Seit wann gibt es Päpste? Das ist die Frage. Indem wir noch einen kurzen, notwendigen Umweg zurücklegen, werden wir auch die Antwort auf diese Frage finden. Der notwendige Umweg aber besteht in der kritischen Erörterung der mittelalterlichen Ketzergeschichte, in die wir nun eintreten wollen. Es ist jedem Gebildeten bekannt, dass es im Mittelalter Ketzer, Heretiker gegeben hat. Als Ketzer wurden diejenigen gebrandmarkt, welche religiöse Ansichten vortrugen, die dem ein für allemal von der katholischen Kirche festgesetzten, also definierten Lehrgehalt widersprachen. Häresie oder Ketzerei bedeutet also im Grunde genommen immer Widerspruch gegen Rom. Die herrschende Kirche erklärte den heretischen Tatbestand für ein Verbrechen an der durch Christus in seiner Kirche verkörperten göttlichen Weltordnung, das durch Vernichtung des verbrecherischen Ketzers zu sühnen sei. Wie man weiß, war es Sache des weltlichen Armes, das Urteil zu vollstrecken. Allgemeines über die mittelalterlichen Ketzer. Vertiefen wir uns in die Ketzergeschichte, wie sie uns von der gefälschten Überlieferung dargeboten wird, so fällt sofort das ungemein häufige Vorkommen der Häresie und eine buntscheckige Verschiedenartigkeit der im späteren Mittelalter hervortretenden Ketzergruppen auf. In jeder Epoche und überall stoßen wir vom 10. Jahrhundert an auf mehr oder weniger ausgedehnte Ketzernester innerhalb der christlichen Welt. Die Häresie erscheint in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters also nicht etwa als vereinzeltes Vorkommnis, sondern als eine gleichsam notwendige Angelegenheit der breiten Masse, als ein andauernder und mit Hartnäckigkeit immer wieder hervorbrechender spezifischer Geisteszustand der damaligen Christenheit überhaupt. Man sieht sich einer gewaltigen, eigenartigen religiösen Flut gegenübergestellt, die hin und her wogt, auf- und niedersteigt und oftmals die offizielle Kirche in ihren Grundfesten zu erschüttern droht. Äußerst schwer fällt es, in diesem wogenden Meer der Häresie Grenzlinien zu ziehen, welche die einzelnen Sekten voneinander sondern und als geistig bestimmt gestaltete Teile des Ganzen erkennen lassen. Die Quellen warten freigebig mit Ketzernamen wie mit ketzerischen Lehren auf, Aber bemüht man sich, aufgrund der Quellenberichte eine bestimmte Sekte einmal als Sonderorganismus herauszustellen, so stößt man sehr bald auf merkwürdige Schwierigkeiten. Diese Quellen treiben ein neckisches Spiel mit dem doch so ernsthaft forschenden Historiker. Da sagt ihm die eine Quelle: Nun will ich dir von der Sekte X erzählen. Und was sie dann ausplaudert, handelt in Wirklichkeit von der Sekte Y. Beispiele für das sonderbare Gehaben der mittelalterlichen Ketzerquellen werden dem Leser später noch vorgeführt werden. Natürlich haben sich die ernsthaften Geschichtsforscher von den unartigen Quellen solche Späße verbeten. Indem sie dann energisch zupackten und auch vor Vergewaltigungen keineswegs zurückscheuten, haben die Forscher endlich doch noch, wie sie glauben, ermittelt, was bezüglich der mittelalterlichen Ketzerei historische Wahrheit ist. Lassen wir uns erzählen, was die Historiker also herausgefunden haben. Eine große Ketzerfamilie, so belehrt man uns, war im Mittelalter unter dem Namen die Katharer bekannt. Andere Bezeichnungen für diese Sekte waren beispielsweise Patharina, Publicana, Runcaria und in Frankreich Albigenser. Die Katharer, die Reinen, waren auch Christen, aber Christen auf ihre Weise und gemäß ihren Anschauungen vom Christentum. Diese neuen Manichäer sollen gnostische Ansichten über den Ursprung des Übels vertreten haben. So verkündeten sie: Christus ist Gott untergeordnet und kann, da die Materie von dem Demiurg oder bösen Prinzip ihren Ursprung hat, keinen wahren menschlichen Körper, sondern nur einen Scheinkörper haben, so dass er nicht wirklich gelitten hat, gestorben und auferstanden ist. So glaubten also alle Katharer. Oh nein! Andere gelangten bei ihren Spekulationen zu anderen Resultaten. Beispielsweise soll Johannes von Lugio gelehrt haben, Christus habe doch einen wahren menschlichen Körper angenommen. Einige Katharer hielten Christus für einen bloßen Menschen, andere dagegen für einen menschgewordenen Engel. Wie der Leser sieht, waren also die Katharer in ihren spekulativen Glaubenslehren durchaus nicht einig. Nur in der allgemeinen Opposition gegen die katholische Kirche traten diese Ketzer einig auf. Die katholische Kirche sei nicht die rechte Kirche Christi und ihre Priester seien nicht die rechten Verwalter der Sakramente, erklärten die Katharer insgesamt. Daher verwarfen sie die Sakramente der falschen Kirche und setzten an deren Stelle eigene Sakramente wie die Auflegung der Hände, das sogenannte Consolamentum oder die Tröstung und die Einsegnung des Brotes. Was die äußeren Einrichtungen der offiziellen Kirche betraf, so erklärten sie sich gegen alle kirchlichen Gebräuche, die zum Kultus gehörten, gegen Prunk, Weihwasser, Kreuze, Wallfahrten. Sie ließen auch keine Heilige gelten und verwarfen die sogenannte Tradition, Aussprüche und Erklärungen der Kirchenväter, da sie der Ansicht waren, die Lehre Christi und der Apostel reiche hin zur Erlangung der Seligkeit. Ihr schärfster Widerspruch richtete sich gegen das römische Priestertum, gegen Episkopat und den Papst. Weil diese römische Priesterkirche vom wahren Evangelium Christi abgefallen sei, deshalb wurde ihr von den wahren Christen, eben von den Katharern, jeder Gehorsam verweigert. Es gab übrigens unter den Sektenmitgliedern zwei Klassen. Erstens die Perfekti oder die Vollkommenen, zweitens die Credentes oder die noch Unvollkommenen, das heißt die gewöhnlichen Gläubigen. Diese Unterscheidung fand statt nach dem erreichten Grad des Eindringens in den Geist der katharischen Glaubenslehren. Von den Unvollkommenen wird nun etwas Merkwürdiges berichtet. Sie hielten nämlich äußerlich nach wie vor zu der so verhassten römischen Kirche.